Seiten. Ich bin nur ein Junge. Aber ich bin erst mal ein Junge. Geht doch, ne? Ja, was ist hier? Ach so, 3 Stunden. Geht doch noch. Keine Ahnung. Das muss ich jetzt mal so zu machen, wie ich es eigentlich mache. Ja. Ja. Das ist nicht schnell. Ja. Ich hab einen Hund, ne? Ja, was soll ich denn auch gefährlich sein? Wieso? Wahrscheinlich hast du auch etwas total auf Hilfe. Wieso? Das ist doch echt mit Eis. Wieso? Angeblich, das ist gewusst, ne? Ja. Würde ich irgendwelche illegalen Schutz richten. Ja, das ist ein Problem. Ja. Ich habe jetzt die Tür vom Futterbecken für deine Frage gesprochen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob. Das ist halt gefallen. Das ist schon ein bisschen interessant. Ich hätte keine Eltern im Grunde, das ist so cool auch nicht. Und die ist aber auch verzweifelt. Wieso? Keine Ahnung, ich hab unsere nur was jetzt mit einer Wand verbunden. Ja. Das wird noch, also, ich muss da ein bisschen mit dem Sagen wieder was tun. Ich weiß nicht, womit los. Aber auch wenn das noch etwas anderes ist, irgendwie. Weil ich sage, ich hab das ja gehört, was ich da. Das ist einfach eine Trollkonferenz. Ich glaube, wenn ich das noch mal etwas von mir machen möchte, dann vergiss man das auch vielleicht noch. Du hast dir gestern gemacht. Ja, ich mag den. Ich bin jetzt das. Die habe ich geforscht. Das war ja wirklich nicht der beste Atomwurf der Amerikaner. Und dann da dann tatsächlich eigentlich bei YouTube Kaffee Bravo und dann Soap gut zurückgeschrieben, dann kriegt man so ein schönes, das stille Video ohne Tonspur. Technisches Video. Ja, man kommt da auch schon dran, aber wo hast du das denn? So, wie viel hier? Verstehe ich das? Ja. Also wenn du das Projekt kommt zu der FCI, ist ja so ein anderes, das ist eigentlich ein Klassifizierungsverfahren, aber auch Synthesis Compartment with Information. Und da sind dann auch erklärt die ganzen alten Begriffe zum Thema Garner und Historisch, zum Beispiel für Less Synthesis Material, ne? Also für weniger synthesis Material. Also ich sehe das auf die YouTube immer. Ich hoffe, ihr wisst doch nicht, was man bekommt, ne? Ja. Okay, locker werden. Kannst du eigentlich irgendwie so gut? Ehrlich gesagt, ich bin schwarzjährig, das ist schlimm genug. Wieso? Ich hab doch noch so viel aufzuhören, aber ganz schön das einfach so. Und was ist denn so? Ja, das ist einfach. Ja, wir müssen ja anfangen. Ja. Okay, ich muss irgendwie anfangen. Nein. Ist das noch die Sonne? Nein. Okay, nein, ich muss die Merkwürdigkeit sehen. Wieso? Dann, wenn ich angefangen habe, dabei. Ich weiß nicht, weil der Uni, wo ich schon mal angefangen habe, irgendwie wollen mich dann so. Ja. Nein, Ernst. Du glaubst nicht, dass das alles egal ist, auch schon. Doch, das. Das ist ganz normal auf jeden Fall nach. Jan. Ja. Wenn das noch nicht geht, Black Ops. Ja. Dann wirst du dich schon machen und lernst du das erstmal an, ja. Weil, wenn du zum Beispiel Black Ops, Fahrzeugen wieder so ein Black Ops hier in den Sinn, ja, dann ist das vielleicht nicht immer, immer so normal, weil Black Ops heißt ja, völkerrechtswidrige militärische Methoden anwenden. Ja. Das heißt, was Jan Sona da macht und gelernt hat an der Uni, das ist völkerrechtswidrig. Es ist ja nicht so, dass das illegal ist. So, genau. Das ist, kann man auch nicht, wenn das rauskommt, dann verlieren da ein paar Minister ihre Posten. Ne. Leck auch so, ist das wird nicht aufgedeckt. Wieso? Das ist nicht komplett gemein. Also, das heißt, was immer die Presse anstellt, das wird nicht rauskommen. Achso, ja. Und dieses Werbevideo, Killing of Someone Beladen, das sehe ich da mal so an. Das ist ein Zeige. In Black Ops heißt, dass die Sachen gemacht haben, wo die, so was sie über den Tribunal echt Lack liegen, ne? Das ist schön, wie wir sind da. Ja, doch. Wie lange ist euch denn was? Wie viel was? Ja. Okay. Ja. Das ist noch so erzählt, ne? Ja. Was wir denn machen wollen. Das ist so irgendwie ein Alien, ich habe ihn so viel rumgefreut. Ja. Ja, das ist Alien oder mittlerweile müssen wir ihn zu machen. Das ist ja so ganz von meinem Ziele gekommen. Nein, ja. Das ist so. Irgendein Alien und. Ich weiß nicht, das ist der Weg einfach rumgebracht. Ja. Das sind mehrere Rücken, also bitte etwas, ne? Ja. Was wir und wo wir meine Einladung haben. Ich brauche ja ganz bald, dass du nicht anleiten. Ehrlich gesagt, ich will nur vertrauen zu anleiten. Ich will für dir wirklich nicht abzunehmen. Ich will das wirklich hören. Ich werde die wenig, also ich hoffe, dass ich hatte und du brauchst mir dann ein bisschen Zeug und dann war sie dir auch im Verkauf wieder. Dann habe ich auch gesagt, dass ich das hier das einfach sagen. Ich verstehe, ja. Ja. So, ja. Ach, genau. Ja, wird das gut. Du hast eine ganze Menge Basispunkte, wenn der Fischi ist, wenn ich das höre, ja. Das ist natürlich mega faszinierend, die Entwicklung, ne? Ja. Und die Scheine sehen toll aus. Ja. Ja, die sind jetzt aus Integral, nur in so einem Ausgefallen, ne? Ja. Das ist doch ein Grill, ne? Ja. Ja, das ist ja. Das ist doch gut. Ja, das ist doch gut. Ende ist total anders, wenn man mit Farben ist, total anders, ja. Dann mach ich das. Ende, ne. wenn ich nicht hingucke. Das ist eigentlich aus der kleinen Lamine geworden. Ach so, wie hast du gesagt? Ich die ganze Zeit mit ihrem Übertrieger. Ja. Du bist halt über den Kopf, ne? Ja. Weißt du, wie der NFL die Treffanzahl auf dem ist, relativ steil zu setzen, und ich bin da kaum Infos raus. Außer dem dritten Zweis. Naja. Die Treffanzahlung funktioniert schon ganz gut. Kann ich mir vorstellen. Je nachdem, ob man das auch nicht gesagt hat, ne? Ja. Also, wir hätten jetzt die Möglichkeit, natürlich, ich hab hier öfter mal angeboten, übertragt das, aber. Nehmt euch dringend unter das, was zu überdenken oder so, ne? Also, das macht ja irgendwie alles nicht mehr. Das ist ja cool. Achso, das muss man. Ja, ich habe der Versuch, den angeheimten Fall noch nicht überwachen, sondern auch noch ein bisschen das öffentlich, aber. Ja, wir kriegen das dann natürlich jetzt hier rein, ja. Das ist ja das Problem. Das ist selber machen wir, ja. Okay. Also, ich kann sagen, dass ich trotzdem nicht keine Pause war, weil ich ja nicht messen muss oder so. Das ist nicht was. Ich weiß nicht, was. Also, wenn das jetzt, Ja, ich hab grad ein paar Probleme, so ein Level von der Mache faktalisch gesehen und. Was hat denn mit der Sendeanzeige? Es ist einfach schwierig, in dieser Untergrund zu sein. Total, ich hatte ja diesen Rücken. Ja, Sie haben mir dieses RPG genommen, dann ist er bei mir. Ich habe mir da erstmal angesprochen, die ganzen Videos, auf Engelbasis. So eine KI-Sprache, ne? Ich will nicht viel Geld daran. Habe ich das mal eingespeist, weil ich krieg halt in den Größenordnung nicht so nötiges Leben, also keine Lebensmittel, die man bekommen hat, oder. Und hatte jetzt nicht so große Lektor an, deswegen habe ich da erstmal mit Internet rein, aber auf dem Montag noch selbst das Weg. Dann habe ich halt erstmal, ich kann auch das Wort schlecht, also, man kann halt besser noch sich so ein Radiosender dann haben, das ist das Problem. Die anderen halt, das Ding dazu genommen, um den Raum ein bisschen zu respektieren, also, dann Vibration zu übertragen. Der zweite Weg dann praktisch dann über diese Vibration von Atomen dann diese ein bisschen verschieben, wenn man ein bisschen was über Zwischenumleitungen macht und wenn man dann die Feedback zwischen den ganzen Raum nutzt, hätte man das eben anfangen können. Dazu gehört, dass man Alien sieht, die man schwer noch von etwa 13 Millionen erfangen wurden. Aber ich habe eigentlich, den Bereich eigentlich größer. Entweder durch das Gerät oder einfach für die Kinder nicht so getan. Da habe ich aber keiner, der sich das Feedback abzieht. Versuchen, Feedback zu bekommen. Das hast du jetzt noch geschafft. Dass ich jetzt erkläre, was für Feedback zu bekommen ist. Aber Quatsch, ja. Also, es ist, da ist ein Atom, und von der Ausrichtung, ne? So wie, ich trinke ja auch in Ausfassung, und, denke ich auch, dass ich mich habe, wie eine geile Waffe, ne? Wenn er, da ist ein Atom ausgerichtet, und das wird dann erschüttert, und das ist in so einem, das Maße, das ist so eine Kugel aus, die Brillen, das ist, und wenn du dann teilen willst, verschiebt sich, natürlich die Ausrichtung des Atoms ein bisschen. Das haben wir versucht, so ein bisschen anzustutzen, also, aber in der Fläche, das eigentlich haben wir jetzt alle Atome gemacht, aber zum Beispiel quasi vier Quelle, was dann höchstens in unserem Liedwerk-Simulator das ist etwas Glück. Das ist gut, ne? Das ist eine ganz leichte Störung, wie das sieht dann ganz leicht in die Farbe von Atomen, ja. Ja. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kommt man zu wunderschönen kleinen Feature-Polter, Also, ich hab immer noch so über Gespräche. Ja, ich hoffe, dass ich mich ein bisschen an die Strategie gewöhnt habe, dass das jetzt wieder entspannter wird. Normalerweise habe ich so drin einfach. Das hat sich zwei gelassen, das ist gefahren, wenn ich rausgehe. Das hätten wir echt sagen. Ja, ich kann nur was zum Grund her. Das was du hast. Ja, ich hab das so rechtzeitig auf dich als Form, muss ich sagen. Also, aber nur, dass jetzt den, wenn wir ein Problem haben, einfach einen Boden drum. Das ist ja die Gäste. Vielleicht noch wieder. Ich weiß nicht. Habe ich dir gestern schon mal erzählt. Das die Plattform, ja. Was du das jetzt nicht sagst, ist für mich, weil ich nehme das. Ich muss ja machen. Hallo. Okay. Das muss ja die Gläne heute. Keine Ahnung. Ich kümmere es gerade mal an den Planeten. Das ist ein Ende, was. In der. Ja. Was machst du jetzt mit der Umstellung? Es ist einfach, wenn ich sage, ob du das zu dir wirklich schaust. Was machst du denn? Ja, ich überlege was. Das Problem ist einfach, man kann nicht einfach so in der Größe der Erde aufwachsen. Also, herrscht kein Ton, aber brauchen dann nachher einige Sachen selber oder man braucht entsprechend ist einfach nur dazu von so einem Dienst erwerben. Ist natürlich eine Angelegenheit oder Frontal, das muss dann nicht mehr Abbau sein. Ich kann aber auch quasi alles drauf. Er hat nur nicht in so großen Mengen, dass man auch Planeten machen kann. Also, das wäre dann vielleicht auch. Ich kann zum Beispiel gucken, eben, Reaktoren sind dann nicht passiv gekommen. Das sind nicht nur die Stäbe aus. Und die 100 Jahre, so. Und diese Stäbe sind auch ganz besonders, wenn man bestimmt hier tut, dann ist das eigentlich gut, aber viel zu teuer, das Zeug hier zu werden. So, muss ich Prozessoren und so, aber ich kann das eigentlich kaufen, so viele Mengen, dass da ein ganzer Planet drauf ist. Wenn ich nochmal so ein paar Mal, so ein Kubikmeterweise ist eigentlich total unkompliziert. Kubikmeterweise. Du kannst es vielleicht Kubikmeterweise kaufen. Ja. Ja, ich muss halt mal gucken, als Transport ist so eine Sache, aber normalerweise, wenn man da 20, 30 Kubikmeter verkauft, dann würde es sein gehen. Ne? Das heißt aber, du kennst das, was ich, das was ich kein Mikro von Kantal, das ist auch der Verhältnis an die Produktionsbedingungen sind nicht mehr. Ich muss halt nicht dann viele Sachen noch kriegen, also, das ist ja mal, sie leben davon, das sind Regierungen, die brauchen das Geld. Auch an diesen Produktionsstätten, so. Das heißt, ich kann das verkaufen, das ist gar kein Problem, aber, da müsste zwei Sachen geregelt werden. Also ich kann hier einfach, was ich, 50 Millionen kaufen und sagen, hier ist was, sondern das muss dann die Regierung vor Ort auch erstmal abklären, dann, dass das für die Leute nicht zum Nachteil ist. Kannst ja, du eigentlich, ja. Ich muss ja die Opfer, also die Menge, das heißt, da muss man recherchieren, was man da ist, was da so an Mengen übrig ist. Und natürlich, wie gesagt, das ist vor dem Kessel drin. Ich hatte mal Ball im Kantar. Ich hab großartig halt verkauft, aber. Das Problem ist einfach, ich hab der Regio gesagt, kauf die nicht. Die Ball, das ist praktisch, eine Schrotttasse der Galaxie. Ja. Und dann ist sie? Nein, die kann nicht so sagen. Ich bin nur am ja, aber das ist echt. Wenn du dir das von bei anderen Einfluss hast, dann kannst du das selber mit ästhetischen Technik. Ich denke, dass wenn man es mit sich Geld hat, viel bessere Sachen. Was sind denn Leute? Ja, ich weiß auch, was da hier. Was hast du für eine Tasse? Keine Ahnung. Das Problem war, diese Kandale, die wir bis zum Kandale hatten, das war, das war praktisch nicht so gut für uns. Also, das, ich habe da nicht so viele Menschen gesehen, dass, also, die Bedingungen für den Kandale zu mir etwas besser für unsere Bedürfnisse aufgegeben ist. Das heißt, wir hatten von dieser, relativ verschiedene Cyberwerk, aber wir können damit mit unserer Physiologie gar nicht richtig davon anfangen. Also, anfangs war es ein Kommunikativ, weil das dann, aber wir können es aber nicht benutzen. Und wir wollen da anderes abnehmen. Ich hätte aber leider ganz gute Connects, sondern die haben wir mal geguckt. Vielleicht kann man Instrument, den ich aber relativ gut kombinieren, wo das hier die gängigen Sachen, die wir brauchen, das ist ja nicht so viel, dann vernünftig. Ja. Stelle. Das ist ja, das war das, was mich erinnert, wenn ich das anhabe. Das ist ja ständig irgendwas zu tun. Also manchmal habe ich mir einfach eine Ruhe, aber ich werde auch trotzdem alles zu viel. Okay. Das ist doch ätzend. Wenn man sich sieht, was sonst so abgeht, das ist alles zu, zu doof erzählt und zu künstlich, das ist einfach voll ätzend. Deswegen habe ich noch versucht, das Wissen so gut zu machen, wie das eigentlich ist. Achso. Ich hoffe, dass du jetzt fast schon mal gewinnt hast, und das ist halt so. Ich will so machen, ich kann ja nur ungefähr merken, was war jetzt noch 5 Sekunden, was der mir gefahren hat, oder ist das so? Das wird aber sehr lang, Mann. Also. Ja. Thank you. Also ich... Was machst du? Also ich wollte eigentlich, ich muss nicht extra werden. Eine Mathe-Tabelle machen, da ich ihn einschalten kann. Für so einen Schnitt, was das nutzt dann für... Ich nutze hier auch noch ein bisschen die Zeiten. Deswegen muss ich das auch machen. Okay, das scheint nicht funktionieren. Ich fühle das irgendwie nicht funktionieren. Das ist so, ja? Ja. Gegrillt ist. Ja. Ja, kann ich nicht sagen, nicht, dass das Wetter merkwürdig ist, aber Wetter weiß ich nicht. Für die Programmierung der Balkenferne ist nur noch dann nicht mehr gut. Die wird da irgendwas machen, wenn man das jetzt nicht kriegen hat oder. Ich weiß es nicht. Thank you. in the air. Also, dieselben Wortzahl haben normalerweise auch so, dass es sich da relativ viel Programm hat, also. Das muss man, so ein bisschen fertig. Was hat das mit? Keine Ahnung. Ich denke, das ist das alte Gebäude eigentlich. Ja. Das haben sie verboten, nicht zu kaufen. Das ist ein Mess. Ja, danke. Das ist ihr ganzes Geld. Ja, ich muss jetzt hier mal mit meinem Geld. Eigentlich mache ich das selber was, aber. Nicht, dass sie wirklich anfangen, das Schnitt an zu dealen. Ja. Das ist nicht. Normalerweise machst du mal einen Griff mit meinem Geld. Ja. Das ist mein Geld, das steht mir als Mister mein Wort zu. Natürlich. Das ist jetzt jeder Fall, ich nicht so interessant ist. Wieso? Ich meine, ich weiß, warum das so sehr lange gut läuft, aber trotzdem, ne? Ja. Das ist halt, also dein Plan sei jetzt, brech das uns auf und dann notierst du hier mit LibreOffice Kalk die Zeiten. Was ich denn so, dann habe ich entweder ein bisschen Zeit in die Klinik komplett im Original nicht, oder ich schneide das mit MP3 Direct Cut zurück. Ja. Gute Frage, was wollen wir machen, ne? Ja. Schlussendlich sagst du dann halt, nein, du hast lange MP3 und weil die dann die Abschlung ist und wenn ich irgendwas in die Schlüssel von zu gelaufen ist, dann kannst du das ja anklicken. Ja. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Das ist ja echt für die beiden Girls, wenn sie mal nicht rausfinden will. Ja, dann sind wir vor sich zu erledigen. Stell dir vor, ja, abgesehen vom Klimawandel, ja, das stimmt ja, die müssen auch nicht vom Telepass machen. Nein. okay, was können wir uns denken? Was ich interessant war, dass ich wieder was zu zahlen weiß. Ja. Also beim Anträger haben wir 26.354 Stunden lang umgeknutscht. Das müsste doch ein Rechner auf irgendwie hinkommen. 26.000 Stunden, ja. Die Zeit war jeden Tag. Ich dachte, er ist so weg genug davon, ne? Ja. Wie viele sind relativ normal? Angeblich sind es im selben Zeitraum so etwas weniger, aber das ist nicht. Das kommt so, ich sag mal, ich kann natürlich jetzt verschiedene Arten von Mittelwerten anfordern oder von typischen Zeiten, aber ja. Weil angeblich meistens ist das richtig. Wie wahrscheinlich, also das ist natürlich, wie man merkt, es viele verschiedene Arten, wie man sowas Staffeln aushalten kann, aber ich sag mal so, eigentlich sind so zwischen 26 und 48 Stunden im Wendtag normal. Was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. Ich hoffe. Und die arme Annika hat dich nie bemerkt, ja? Ja. Wobei wir natürlich auch Theorien aufgestellt haben, darüber, ob du das selber meinst, so wie ob ich sehe. Ja. Ich meine ja nur, du hast mich immer irgendwie gar nicht beachtet. Ja, ich hab dich nicht beachtet. Da ist ein Typ, ja. Ich meine, du hast ja noch das Bodytrans, du musst mir sagen, wie gemacht, ne? Wo? Ich denke, habe ich da voll Depression. Ja, warum wohl? Weiß ich nicht, ich war ja voll Depression. Ja. Wie ich dir die Chance so mal behalten kann. Wie du behalten wolltest, denkst du mir. Ja, natürlich. Wir haben nur rein zufällig meine Pause angesessen, ne? Ja. Wie viele Freunde hattest du eigentlich während der Schulzeit? Gar keinen. Also du bist relativ attraktiv, ja. Vorsichtig, ja. Ich, so denken würde, eigentlich müsste ich die Mama umkriegen können, weil gerade so ein Bereich von Peter. Ja, das theoretisch so. Aber du hattest einen Freund, ja? Nein. Aber wir haben dann irgendwann rausgekriegt, dass Jan tatsächlich auf Annika steht. Ja, echt, das ist nicht gegangen. Echt nicht? Nein. Wirklich? Jetzt steht auf Annika? Ja. Wow. Oh, das ist faszinierend. Ich meine, das ist eher irgendwie Problem dann. Und das kannst du auch bei ihr? Nein, hab ich nicht. Und, sie steht nicht auf dir, ja? Nein. Also wird sie schon nie beachtet, ja? Ja. Und das, was du da in deinem Kopf machst, oder als Fantasie, ja? Ja. Ja. Das macht ein. Ich weiß nicht, ob du mich schon gefunden hast. Irgendwann wird die dich finden, ne? Ja. Was macht der eigentlich hier? Ich kenne einige, die sogar. Was? Nee. Eine Frage. Ja. Du musst etwas erzählen, was du da mal weg. Ich krieg mich doch. Was machst du denn da? Also das Computer hat jetzt bei mir einen Komplex, also der eine Komplex ist für mich fertig, den ich transkriptiert habe. Also du wirst ja noch wollen, dass du dich diese ganze Struktur dann ausstatten. Ne? Und das dauert eigentlich doch noch ein paar Tage. So. Es wird auch ziemlich teuer, dass die ganzen Wohnbecher, die müssen ja alle praktisch, was? Ja, die Fidelen müssen ja noch netzt werden. Das kann ich ja nicht selber machen. Ich sehe es einfach vor. Das geht nicht. Ich verkaufe ja Kristalle. Kristalle, okay. Und, da mache ich relativ viel Geld. Das heißt also, das Problem ist, das, was ziemlich teuer wird, die alle miteinander vernetzen. Ja. Und, da muss man natürlich sehen, dass man die verkauft hat, eben nicht nur wie den, wie viele umliegende Strukturen ich dafür sorgen muss, dass ich mir Fleisch in der Welt. Das kommt gut, also, ne, ich hab zum Beispiel gesagt, ich produziere das Zeug, ja. Okay, ich meine, Anteil wird auch weiter machen, das ist ja so, ja. Halt, also, wir sind ja noch überlegen, wie wir das mal finanziell abhängen. Deswegen ist es halt gut, das ist, ja. Ich möchte sie noch nicht so nah drin, ne? Nein, das ist okay, also, ich habe schon gemerkt, dass wenn ich das so mache, dann macht das schon drin, weil ich getroffen habe, das ist drin. Das tut mir aber irgendwie auch ein Weg, das heißt dann, ich kann noch viel Geld. Ja. Okay. Das war jetzt ja noch Mittag. Ja, die hatte die Idee, das fallen müssen, oder so. Ja, das ist nicht so. Irgendwie eine Schätzung, ne? Ja. Wie macht ihr das im Moment? Das ist so eine Art Custom, also so eine einfachste Quelle, weil da ist dann aufgeschrieben, was ich mir ungefähr vorstelle. Mhm. Was verkauft ihr da eigentlich? Drogen? Ich kann ja noch überlegen, was ich da denke, aber halt, wir haben halt aus dem Hauptgewerbeschluss, was ich jetzt habe, das noch erwähnt, dass Informationen eine Energie haben und eine Energie entspricht einem Gewicht, also einer Masse. Und dann wir produzieren halt das, also es zeigen wir noch nicht daraus, es bringt halt genau dieselbe Idee, aber eine Informationskristalle und wir haben dann halt lange Zeit keine dazu gebracht, Drogen zu nehmen und dann die Information, den Drogentrupp an sich rausgenommen und kristallisiert. Und dann haben die Geräte gebraucht gemacht, ja, dann haben die Information, die das Ding enthält, irgendwie nicht gefangen hat. Und das lässt sich nicht gut verkaufen. Wobei, das ist fast so. Ja. Und das ist knapp. Dann davon finanzierst du deine Raumschiffe gebraucht. Einige war der den größten Raumschiff gebraucht von der Zeit, haben wir ja schon gesehen. Und das, also bei so einem Treiben, dass das bestimmt nicht. Und das hat mir Geld. Eigentlich schon, aber nur ganz wenig. Wir verkaufen Drogen. Also wir verkaufen ja nicht grundsätzlich zur Zeit grundsätzlich nur Feinde. Das heißt also, die Drogen sind auch bewusst darauf ausgelegt, eher so unangenehm. Also das ist schon eher unangenehm, ja. Nein, das ist die Drogen, aber es treibt uns, wenn wir noch ein bisschen experimentieren, also natürlich langfristig wollen wir was haben, wie die Marihuana oder halt was Nettes, also du denkst, stell dich mal einen Abend damit abhängig so oft, wo das so richtig wird oder so, aber so zur Zeit ist halt das Produkt, das haben wir nicht rausgereift, dass wir das unseren Leuten praktisch für Kleinigkeit anbieten. Wenn wir das hier produzieren und das hat man da und und das ist nicht Erika. Jetzt zurzeit ist es noch als unbekannte Substanz gelistet. Und selbst wenn es das Zeug ist und Drogen, wie gesagt, ist dann ungefähr so viel der Drogen, wenn es hochkommt, ne? Also je nach Art des Tests, ne? Aha. Ist natürlich halt ein bisschen mehr. Jetzt sagen, okay, ich habe hier 30 Einheiten an Bord, aber viel Spaß beim Suchen. Ich weiß nämlich nicht, wo die sind. Irgendwo könnte hier, das Schiff ist ja nicht völlig klein, ne? Irgendwo sind hier ein paar scheinbar atomgroße Drogentröpfe. Vielleicht 10 von die Stück aus der so ein kleiner Diener. Und irgendwo in diesem Schiff sind 20 atomgroße Objekte versteckt. Das machen aber andere, wenn ich weiß nicht, wo die sind. Das ist natürlich. Aber man kann die natürlich schon nachweisen. Man kann das praktisch mit Röntgen machen. Und da hast du tatsächlich einige Atome, so vielleicht so große Wasserstoff wie der Lithium, die ein etwas charakteristisch anderes Folgenmuster erzeugen. Und ich dachte ganz ehrlich, so natürlich der Hinsicht der Feuer zu finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die kriegen das raus, aber. Ja, ich sag mal so, ich bestech natürlich für den Richter, zum Beispiel habe ich mit, nämlich Justiz ja abgekommen, die kriegen, also der war dann wahrscheinlich 1-3% Bruttoumsatz kriegt. Und natürlich die Justiz, dafür, dass die Richter, das etwas schöner sehen, was ich mache. Während ich zum Beispiel auch die Polizei, es ist doch nicht unüblich, den meisten, dass hier das ist, eine kühlsichere Weste, was vernünftiges Feuer und so. Und der normale Strafgeteil ist natürlich immer knapp. Und das war ganz sicherlich, dass jemand ein gewisses Feuer wurde, aber auch engagiert, dass sie auch eine vernünftige Aufwertung bekommen, dass sie nicht nur irgendwie so ein billig Polizeiraumschiff haben, sondern ein bisschen sputtelig. Wenn wir das durch ein Trittteil zu setzen, natürlich seinen richtigen Job und sie nicht irgendeinen Kugelschreiber haben, sondern was Schickes, ne? Das ist natürlich. Und die Arbeitsstudenten, die das, die Wissenschaft, das ist halt, ich spende den Universitäten relativ viel Geld. Das spenden das sind Universitäten. Also, die ein Großteil der Forschung ist praktisch von mir abhängig. Ich spende die relativ viel Geld von der Zeit sein. Also auf Seite sind die Richter an sich, die Sachen schnell, die Polizei ist gut finanziert, nicht alle, aber ein großer Teil. Die Studenten an sich und die Forscher sind auch nicht angewiesen. Also ein Verfahren zu erforschen, das man nachweisen kann, dass das noch forscht. Das sind nur ein paar von den Sachen. Das Doofe ist, dass ich natürlich relativ gerne erstellen kann. Das heißt, also, ich sage es mal so, ich trage nochmal, leg so viel Geld zurück, als, wir haben diesen abgesprochenen Steuern, ich zahle halt so ein bisschen Hilfsfahrt, das tue ich so das, dass du als Normalsterblicher verstehen würdest, dass man das, absetzt und an Steuern zahlt. Ist das Doofe, also, es gibt da Limits noch oben, wenn ich schon mal zahlen darf und hier, das, ich habe halt gesagt, das ist das, was wir zahlen würden und dürfen. Wenn ihr aus finanzpolitischer Sicht weniger braucht, dann überweisen wir euch das auch so. Also das ist eigentlich kein Problem. Also, wenn ihr jetzt natürlich sagen könnt, dass ich für die ein bisschen mehr Steuern bekommen. Ne? Das heißt, die ganze Planetengebühren, die da, die ganze Regierung, sind auch mal Geld angewiesen, das heißt, also tun sie alle ihre Regierungen so auf die Steuern, aber das Geld ist nicht nur hier knapp, sondern auch woanders. Ja, die zwei Staatsanwälte, das ist natürlich noch nicht verstanden. Was hat denn eigentlich gehört von mir? Wir hatten halt das Ding, ich hatte gerade gesagt, hier sind zu viele Gesetze, das ist ja wie gesagt, Fiona, fünfmalige Gesetze, die unsinnig erscheint. Lassen wir die Gesetze über, es gibt auch so Gesetze, die kann man gar nicht wirklich einhalten. Da habe ich halt gemeint, weil das die Gesetze, wo man bestechen muss, über, dass es das die Gesetze an denen mehr oder weniger der Rüse Geschäftsträger zu verdienen. Ich habe wirklich gesagt, so Gesetze, die, also ich glaube, Einnahmen, die sinnvoll sind, die kann halt überlassen. Das heißt, normalerweise versuchen Leute, die Gesetze vormachen, hauptsächlich das loszuwerden, die sind zu teuer, weil ich weiß, genau. Dieses ganze Bürokratie, das eigentlich nur Bürokratie produziert, den das man auch für Gesetze, wo Bestechungsgelder und so schießen, wenn man die vertreten kann, einfach was kann ich anders geht, die das halt über und so ein bisschen, die Gesetze noch ein bisschen drumherum, die das protecten, damit das nicht so auffällt. Aber dann, wenn wir das, also, das zu stark rausschneiden, wenn man denkt halt, das sind Gesetze, die sind nur das da abzuzocken, dann das dann auch so, dass das Gesetze so in dem Umfeld dieser Gesetze ein bisschen da bleiben, damit das nicht so auffällt. Und einfach nur, das war einfach zu viel Buch, dass die da halt nur die Gesetze rausgenommen lassen, also, was heißt rausgenommen? Ich habe einfach gesagt, Fiona, Gesetze, die zu unbedingt erscheinen, dass auch die, die für Bestechungen so gemacht sind, lass es ignorieren, die einfach. Also, wir sind so gut, kann ich gerne so weit, wenn man leistet. Aber, wie gesagt, normalerweise könnten ja gegen vorgehen, aber die Leute, die sonst die Gesetze blockieren, also davon leben, ne? Die, finden das ganz normal. Die haben ja auch Probleme mit Gesetzen, also auch oft unsinnige Gesetze, also längst aus der Bürokratie nicht viel gewesen, ne? Und nur so, ich sag mal, als Freizeitverdiener bei der Arbeit einfach immer Gesetze, die irgendwo mal lassen wurden, weil man weiß, wo sie gut sind. Ja. Ja, ich darf halt kein deutschen Geschäft mit verwenden, sonst ist das. Nein, ich meine, eigentlich, die verstehen natürlich, dass ich viel Geld verdienen will, aber unsere Konzepte sind nicht kompatibel. Die hängen natürlich wahrscheinlich über Messer und so oder ihre Söhnchen ab. Also, normalerweise machen wir mit verwenden kein deutschen Geschäft. Das ist doch. Die sind da philosophisch zu kompliziert, also. Die hängen auch euch oder so, also wenn du als Rengi so ein bisschen guckst, wo du was abtrecken kannst, also du kommst eigentlich immer dazu, wie du was in die Gerechtigkeit hast. Das ist richtig geil, ne? Hier so, so da ein paar Sümpchen abtrecken, ne? Ja, das ist normal. Aber wie Woche, so eine, wenn die so ein bisschen vorsichtig sind, also zum Beispiel, Ja, ich weiß was. Das mache ich darauf, wo es halt sind, halt, so bei 2-5% von dem, was man Anlage eigentlich kann, an Umsatz. Das war echt merkwürdig, dass das ist. Der wollte halt nochmal Geld haben, ne? Wo kommt das sein Geld? Der Modell ist noch jetzt so, dass er, ne, sagt, er hat recht lange gepackt. Also, das ist irgendwo intelligent, dass es da irgendwie wirklich gibt. Das Dumme ist, ich habe schon weit über 1000 Geschichten, tolle Geschichten als Kind gelesen und also jetzt könnte man sich denken, ja toll, dann werde ich nicht mal kennen, aber irgendwie habe ich viele Jahre lang intensiv zu einem Podcast gelesen und teilweise. Also da hat man nicht mehr so das Bedürfnis, jetzt noch mehr kämpfen, weil das ist noch eine Geschichte. Das war cool, ne? Das ist einfach so. Ich hab immer nur praktisch, ach ja, jetzt ist es auch so weg, wenn man das will. Bitte vor. Deine letzte Idee. Imra. Ja. Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, weißt du? Ja. Von einer, ich weiß. Also ich habe ja, mit der Mann waren fast gute Kontakte zu dieser japanischen Verbrecherorganisation, ne? Ja. Und Kuro Steak kommt aus Japan, ja, ich weiß. Das ist falsch von Anfänger. Und da dachte ich mir so, ja, ich bin halt so, Geschäfte zu machen, das ist nur eine Sache, aber ich höre immer unheimlich mit dir, das war, ja. Ist das nicht so ein Fischstück mit Fischen drüber? Aber irgendwie, ne? Ja, das ist nicht mein Problem. Ich habe da eine relativ hohe Überweisung bekommen. Ja. Du hast jetzt, ja? Keine Ahnung. Ich habe einfach meinen Kollegen gefragt, wie viel Geld ich bezahlt habe. Und dann sagte er, das bereits von 500 Millionen Euro. Dachte ich, das überweise ich dir einfach mal. Also ein Drittel. Das ist der ganze Kleine. Ich sag mal so, das ist in meinem Feld schon relativ bescheidener Betrag. Bescheiden. Wir reden hier von einem Drittel, das waren ziemlich genau 175 Millionen Euro. Ziemlich viel. Wenn der Laden so viel aufhört, hätte ich mehr Geld. Sonst hätte ich mich da irgendwie wieder runterkommen können. Also, das ist halt normales Geld. Also, das ist immer. Illegal habe ich da das Spiel, also mal eben so vernehmen. Wenn die sagen, dass die überprüfen das, dann ist das wirklich noch was wie ein Gold, was wir probieren, wenn irgendwann so oder so. Echt Mädels, das ist einfach, ein Produkt, das können die Fleiche kaufen. Das ist nicht irgendwie natürliches Unternehmen, sondern ich habe halt mir einen Katalog gestartet und irgendwann eigentlich halt so ein bisschen. Ja, wenn die von eigentlich Scanners Bildgruppe gehört, was ich so ungefähr vorstelle, dann hat er ein Planeten aus Gold. Ja, das Sand. Das ist kein Sand. Natürlich nicht. Weißt du, wenn du einen kleinen Diamanten hast, der umgeschliffen ist, hier auch wie ein Sandkorn. Ja. Wie sage ich das natürlich, wenn man so ein Sandkorn mal Diamanten hat, nicht geschliffen. Aber warum braucht er den Wüsten aus der Wand? Ja, weiß ich nicht. Das ist halt ein normales Wasserprodukt. Das ist nicht unüblich, was du da gemacht hast. Das ist nicht hier. Und mal eben so. Das ist wirklich nicht viel, wenn du das nicht mehr mal wissen. Und das ist so was in der Antwortbuch. Ich komme schon, so wie ich weiß es nicht. Zugewinnen war schon so, ne? Ja. Wieso so viel? Ich glaube, wir haben halt gerade unterschiedliche Ideen selten. 170 Millionen Euro sind für dich nicht viel, ne? Ja, ich dachte gerade, das war nicht gut, aber keine Ahnung. Zum Glück haben wir die gewonnen. Und wenn man so viel Geld von dir da angreifen, wenn ich ein Konto öffne. Echt, das ist so viel zu haben. Das ist also total, wie geht das hier? Ja, 50 bis 7 Milliarden. Ja, ist ja in Ordnung. Und der ist nicht reich, ja. Nicht wirklich, also. Ich meine, was kann sowas so für ein Typ im Internet hat, trotzdem, da kommt nur 50 Milliarden nicht weit. Da kommt man. Nein, das ist aber relativ teuer. Und muss ich auch benutzen können. Ne? Ja, und ich könnte mir zurück, ja, das Problem, abgesehen von der Übertragung der Sache, was ich halt gerne mag, ist die Komik von Tipptatar, allerdings die Technologie, aber. Aha. Und du kaufst die Sachen dann, ne? Du bist nicht jemand, der irgendwie. Nein, ich kauf die auch noch, wenn ich was brauche. Und, eigentlich wäre das kein Problem, dass du die seltenen Erden, die du brauchst, dann verkaufst, ja. Ja. Ich muss das nur mit der Menge gleichlegen. Das Problem ist, so ganz auf Planet, das ist immer schlecht zu machen, ist immer schlecht zu lagern. So ganz auf Planet erfassen. Ja. Aber ich finde das hier eigentlich kein Problem. Wirklich nicht, das ist nicht teuer. Da hat jemand also bei solchen Welten, ja, das ist ja auch ein Problem. Und das mag die Sache, dass das halt auch gebraucht werden, ist eine wichtige Hoffnung. Also ich meine, wenn ich eine kleine Menge von 50, 60 Tonnen kaufe, dann, ich muss halt sehen, dann meinen muss, dass ich das ja ehrlich negativ wirst, und die Aussagen geworden sind, dann muss ich auch sehen, was für kleine Mengen man kaufen kann. Was dieser komische Planet, den wir zweifach ist, wenn die passieren. Ja, da habe ich schon, also, man kann auch Element 22 halt Überweisungsträger machen, die du nicht nachvollziehen kannst, also, wie Schattengeld oder so, ne? Einfach, das Überweisung, die du nicht verfolgt hast, das heißt, dass ich die Macht von mir selber ausweise. Dann habe ich das Ding halt weggebucht, also, trotz der Zündung gewandelt. Das war das praktische, weil ich halt nebenbei selber drauf laufen wollte. Wenn wir dann ein paar Runden nebenbei buchen, kann ich zurück und vergessen, wenn das mal was passiert. Was, wie viel hast du jetzt für euch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Das wäre zurück in unserem Universum von etwa so 60 bis 70 gefüllt. Mit dem Zeug. Aber ich weiß, dass ich auch gerne. Ach, was? Nein, ja, ich muss ja expandieren, ich habe ja ziemlich noch mehr Umsätze, da brauche ich nicht größere Buchungsmargen, aber das brauchst du also, um die Hälfte zu lösen. Und, was kommt das? Das wird im Unverdingment ausgerüstet, also jedes Labor aus 30 Mikrogramm oder so, aber mit dem noch einflussreich, weil wir bei diesen Standard-Galaxien, das wird relativ viel zusammen, ne? Also, das ist natürlich unheimlich einflussreich, unheimlich viel Scheinsmengen. Und die drüben zwei zusammen so ein Objekt oder fast ein Gewährungsfeld. Das ist auch, wie bezahlt man das? Wie normalerweise bezahlt man fast mehr Geld. Und kaufen wir das, fertig. Und jetzt muss ich mit euch irgendwie klar kriegen, dass ich mir hier dann nicht noch vorgesetzt habe. Aha. Also, die haben gedacht, es sei die Probleme mit dem Rekord und das ist mehr. Ich hab nicht viel mehr gelernt. Ich geh mal wieder hin. Das hat in der Norm noch bei uns. Also, wir haben nur total einfach als Portfolio gelernt, aber das ist trotzdem irgendwie. Ja, es ist aber nicht so gut. Nicht viel. Ich muss ein bisschen aufpassen, also ich habe das. Ich zeige euch gerade so Sachen, ey, den Wetter für das an, das ist aber nicht so gut und weg. Und ich finde die Vertrag. Einfach von mir, aber die Rede, nicht wirklich. Ich habe das nicht so gut. Das heißt, die Eltern, also wenn der Staat jetzt natürlich so behaltbar ist, weißt du, dass im höchsten Thomas auch so geht, weißt du, und wenn die Eltern noch was zuschießen und wir bewohnen haben, dann eben, wenn ich vielleicht jetzt bei so einem Computerführer was kaufe, dann rechnen die das um, was wäre, als wenn ich das halt umgehe, dass mein normales Vermögen wäre, ja? Rechnen die praktisch diese irgendwie hohen Beträge um, runter auf 2 Euro, wenn ich dann so was in die Bahn kaufe. Dann rechne ich auf was ist das in meiner Welt, was ich eigentlich hätte bei den Eltern, was ist, ja, so ungefähr, also das sind dann glaube ich irgendwie Beträge, die ich aber weiß. Einfach weil die das so, manchmal, als hätte ich das Geld schon, dann würde das vielleicht so ein Sonderwährung, ne? Ja. Wieso gehst du richtig diese armen Piraten vor? Und von wie machst du das? Also, so, ja, ich sag dir einfach. Also, das ist eine dumme Geschichte. Natürlich geht das. Natürlich, ja. Weil das ist, ja. Ja. Also diese einfach Schicksal. Ich fühle für das Höhe, aber das ist einfach so ausgehauen. Das fühle ich. Ja. Was soll ich denn gleich mit Kleinen zu trinken? Ja, es ist mir ja, dass das viel Geld ist. Und jetzt das 25. Woche ist. Das Schöne ist, dass das Wetter legal ist, dass man da halt auch nicht kann, also nicht geile Sachen bekommen, wenn die aufzulösen. Das ist natürlich der Wahnsinn, also wenn ich weiß, dass ich hier ein Buch eigentlich kann ich ja noch nicht mehr haben. Und dass ich irgendwie dann sowas, dass ich noch einen Angriff kontrolliere, das auch was nicht. Und deswegen, ich hab die Reise, die kann ich nur noch angeben, aber. Ja, auf irgendwas und alles was gehört, also wie viel sind da schon was wirklich nicht mit dem Billiger, was du nur gesehen hast. Das ist viel. 120 Milliarden macht das zusammen. Ja, 120 Milliarden haben wir. Ja. Okay. das schön. Das war's jetzt für mich. Genau das ist das Problem. Also es gibt auf jeden Fall gar nichts Schönes zu kaufen. Das ist ein Scheißwerk für den Affen, das ist kein Scheißwerk. Das will ich nicht kaufen. Ja, für mich Suki ist das so ein relativ viel zu viel, weil dann die haben keine Fahrzeuge, Snoopy haben keine Getreide mehr. Das ist nicht auch so. Das sind aber keine Produkte, die man drauf holen soll. Das ist nicht so gekommen. Also bitte, der Interessierten, der Gebühr auch importiert. Also das ist ja. Dann können wir ja wieder was verstehen. Was ist denn da was? Ja. Entweder die Kopf und Käppchen oder so, bevor es noch in die Richtung. Dann haben wir ein bisschen was von da und reflektieren es hier und drücken sie ganz nett. Ja, also, wenn du tolle Wochen haben willst, dann die auch ein gutes Feeling haben, also keine Ruhe oder so. Also die bauen halt einfach Gebäude werden weniger steigen. Also, ich sag mal, wenn du ein paar Lust für das noch hast, dann du kannst du perfekt den auch mal irgendwo einschränken, wenn du es zu finden. Das Ja. Die Leben sind ja nicht mal so viel Bewusstsein. Ja. Was kriegst du denn dafür? Keine Ahnung. Keine Papiertastatur, die noch mal rausnehmen muss. Die hat ja keine Ahnung, die brauchen wir noch mal. Also, ich tue das nicht, weil wir brauchen wir noch. Ja, wenn ich das Schluss habe, dann geht das ja nicht mehr. Dann ist gut. Ich hätte die Tür auch nicht mehr, wenn der, ich sag mal, einen früheren Lebensstand hat. Ich stehe halt so aus, nicht? Ich mag halt die einzelnen Verhältnisse gegeben. Einfach das Spiegel so, erkennen, einfach mal durchs Leben laufen und das Fahrrad und das Kraftwerk. Wenn ich, hätte ich jetzt irgendwie geguckt, dann hätte ich einen Hafen, wo ich da rauflaufen könnte. Das ist ja die Einzige. Das ist ja witzig, ich habe nur das Fach gekauft. Das ist Spaß, ja. Weil, jetzt ist echt ein Problem, ne? Das was für ein Zufallsvorsitzender, wir haben jetzt Planeten, ja, auch vom Gott. Das ist ja kein Problem. Wenn wir, also, wenn wir noch andere haben, ich glaube, wir Planeten umbuchen wird das schwierig, aber wenn ihr eine bestimmte Isotopsamhaltung brauchen würdet, dann sagen wir, das ist ein Beispiel, das könnte man dann machen. Ich meine, ich kann mir einfach einen Zug kaufen. Was würde ich? Weiß ich nicht. Ich meine, relativ günstig wäre, also, wenn ich frontal und Tafeln mache, dann würde ich eher ein bisschen so eine Mischung bestellen. Also, das würde die eben durchdrehen, oder sie da, sie können die Dinger nicht herstellen, ja. Achso, ja, ich finde das toll, dass wir uns dann ja im großen Ding sagen, aber. Echt? Ja, wir können die Dinger nicht herstellen. So, wie ist richtig was? Das haben wir bereits ein oder zwei Mal mit dir diskutiert, dass sie gerne wissen, wie sie vielleicht auch. Ich weiß, du gehst in der Stadt im Wald und kaufst dir wieder, aber ja. Du gehst das Wasser, machst du das, ich krieg jetzt meine berufliche Baumwolle haben, dann gehst du dann in den Abend und holst dir raus. Ja, das nimmt dich auch so, ja, du stellst das Telefon jetzt vor und dann hat er dann noch für dich etwas in der Reiz gelegt. Ja. Ich kann mir vorstellen, was das für extreme Erwärmer ist. Ja, die ist für so gestanden, das andere. Also, ich kann wirklich. Achso, ja. Fiona, ja? Ja. Fiona, sogar? Nein. Das ist so leid, ja. Wobei, diese Dams, Ähnlichkeit mit Hector, weil es ganz sicher ist. Ach, das ist super, ja? Ja. Und exklusiv ist so, ja? Was machst du da? Keine Ahnung. Die wollen wissen, was wir hier gerade machen, also. Die wollen gar nicht so, dass wir aufhören wollen, zu lernen. Ja, kann ich. Oder ist das? Was für die jetzt noch bezahlen? Ja, scheinbar muss man da relativ viel Zahlen verdienen, also die wollen einfach nur einen Spaß haben, sich ein bisschen engagieren und, ne, aber, die verlassen sich nicht schaffen. Ja. So wie Diona, die kümmert sich ja auch, also, explodiert, ne, dass er nicht recht hat, was sie macht. Das hat auch gewusst, ein bisschen gewusst, was er tut. Und Jona ist das erste Gewinner in Taki. Ja, ist. Was ist das denn da? Boah, am Anfang, war es schwierig, hätte ich fast eine Bierverletzung gedrückt. Weil das ja gar nicht, gewinnen. Also, das klappt, ne? Ja, das verbessert uns. War ein schwieriger Einstieg, aber das ist mir zur Zeit noch richtig von der Arbeit. Ich spreche so, wenn ich verleihe, dann kann ich immer noch mal für. Wie ist das schuldig? Nein, Weil sie da eine sehr ausführliche Ausbildung hat, dass ich dann was von Geschäftsküche und so sagen, wie man das meint. Okay. Was? Ja, ich muss nebenbei auch ein paar Sachen machen, um jetzt hier der Leuten zu erzählen, dass das für das Gott die Welt ist. Was ich denn mache, ich halt keine Lust, dann pick ich so, dass man so rein drin. Ja. Das will ich gar nicht. Sie können auch andere Sachen tun, ja? Sie suchen. Ich verstehe das. Wieso? Das ist nicht die Tür, das merke ich schon, ne? Okay, das heißt, ich gewusst, dass ich das habe. Also, ich habe angekackt und immer noch einfach aus der Zimmer rein. Er passt ja nie in die vier Stück. Annika hat sich dann eben bewaffnet. Ich dachte, diese hat immer als Klasse. Ich hätte da einfach den Ding, ich bin die Klasse, habe ich natürlich um einen Teil zu erfahren. Also, ist praktisch jetzt, wie eine kleine Sphäre als Ermittler und dann hast du halt ein bisschen Sorgen, dass das Ding wegkommt, dass es teuer war. Ja. Und jetzt hast du das besprochen, dass du einfach nicht hast. Was muss ich? Keine Ahnung, ich wollte einfach dich bedienen. Ich hab das so. Warum ist das? Das wird irgendwas tun, oder? Ich hab ganz andere Wogen immer so auf diese. Ja, immer. Immer so rum, dass du eine Deutschsprache. Ja. Weil, so eigentlich. Weil ich die kaufen musste. Einfach. Also mit dem Status brauchst du manchmal so Gegenstände oder Deutschsprachen. Einfach. Weil das Problem war, so Sachen. Ich hatte die früher aufgerufen, so musste ich aber selber bezahlen. Ich fand das doof. Ich wollte ja eigentlich nicht kaufen, weil die Dinger sind relativ teuer. Also. Also wenn ich nutze das Ding kaufe, wäre einfach notwendig. Aber also, ich kann das dann muss ich nur mit festhalten. Ich sage mal vor allem, das ist notwendig, das zu nutzen mit dem Standard. Und zum Glück kann sich immer so gut programmieren, dass ich noch fliegen kann. Die Achterweise nicht mehr so lange dazu. Ach, die Achterweise, ja, das ist das. Ist. Diese Praktik oder was? Nein. Das ist ein bisschen ausführlicher. Weil die Askar, die haben es nicht gemacht, aber Simona kann das selber noch gut programmieren. Thank you. Wieso ist das Anfang, ich weiß nicht, was das Secret ist. Also, im Anfang eines Implantaten zu so einem, was ist das auf jeden? Das darf ungefähr 3 Millionen Euro, ne? Echt? 3 Millionen? Ja. Prädigung kostet das. Ja, das ist Rekord ist immer teuer. Aber, ja. Das ist Ding drauf, ja? Ja. Und das gibt für mich schon bei 3 Millionen Euro, ja? Ja. Ja, du hast immer ein paar mehr Sachen gekauft, aber das ist praktisch, ne? Bei der Cyberkombi, das darf für 3 Millionen Euro sein. Das ist wie, das ist für das Quartal oder so, ich kümmere mich noch an Verletzte und ganz ehrlich, 5.000 Euro. Für die Rechtsfixe. Das muss ja auch hier rund dran, gerade mit der Konfiguration, ja, muss das hier Geld abziehen. Deswegen müssen eigentlich die Vereinigten Truppen relativ unspektakulär ist von dir. Das würden wir noch hochziehen, wann wir wissen. Ich habe mal so viel gesagt, also wenn die extra so viel sagen. Ich glaube, mein kleiner Dachter Operator vom Hell. Nein, er hat das wirklich vorhoben Hell, also fast geschrieben. Und, also, klar, wenn ich das Operator vom Hell. Da ich halt gesagt, machen wir was in deiner Philosophie, was du in der komplexen Philosophie verstehst. Und es gibt dann, eine irrsinnig komplexe Verkettung von Ereignissen, die dazu führt, dass sie sich selber spontan in die Luft jagt haben, bevor sie dann so sich wahrscheinlich erfassen konnten. Also, man hat sich aus dem Überraum gekommen, boom, es wird. Aber das war, die Intrige, die der Profi gemacht hat. Das ist sonst die Nacht, die überhaupt wieder ein Ding gemacht hat. Also, sie hat ja einfach irgendeine Scheiße erzählt und aus irgendwelchen Verkettungen von Gesprächen und irgendwie so Krimskampagnen, die das in die Luft gejagt hat, geil passiert. Es ist ganz kompliziert, dass ich das für mich auch so nicht nachvollziehen. Ich hätte das, was so viel kann, also diese bisschen weiter, aber jetzt ziemlich rauchen, richtig. Das sind so Anweisungen, ja. Ja. Das ist für mich schon passiert, ja. Du siehst irgendwas mit den philosophischen Machen und kam es zu irgendwie komplexen Wechselwirkungen innerhalb dieses Volkes, die das geführt haben, dass aus irgendwelchen Gründen ganz komplexe Sachen passiert sind, die das geführt haben, sobald auch das auf dem Hochkampf, warum kam ich, weil ich das verstanden habe. Okay. Ich frage mich gerade, warum. Ich verstehe das Intellekt, was ihr davon wollt, also dass wir die Menschen, die wir hier jetzt noch alle noch zum ersten Trip, dass man alleine im Weltall ist und überhaupt Leben da draußen und das ist relativ normal. Das ist, ich kann auch relativ hart machen, ja. Also, wenn die Menschen irgendwann so sind, das ist irgendwann. Wenn das was Tipp hat in der Birne, was hier abgeht, kann ich die Karten noch einfach zur Verfügung stellen. Also, das ist auch relativ umfangreiche Daten. Also, Aspekt, was ich überhaupt nicht für mich interessiert. Also die Daten habe ich eigentlich, die man braucht, das ist kein Problem. Also das dauert eine Weile, das vorzubereiten. Also ich stelle jetzt so hier sagen, hier, ich möchte so einen Umkreis von 6.000 Lichtern alle Zeit auf Liste bekommen. Eigentlich fast halt so ein kleines Profil, wie das vorgegeben mit dem Untergehen habe, und dann wollte ich dann der Datenbank rein. Also das ist kein Problem, das zu machen, weil da wenn natürlich jetzt ein Vollkorn und Stress machen, dann muss man sehen, was man da macht. Ne? Normalerweise würde ich auch, wenn wir das auf Reihe kriegen, NFS zum Beispiel schon einfach verdammt, dass wir so sehr gut, was weiß ich. Was soll man da machen, das ist die Frage. Aber zum Beispiel einfach, wenn wir überhaupt haben, wie ein beruflicheres Computernetzwerk, was betroffen worden wird, dass man einfach den Hauptschlüssel den du bist, dann kannst du praktisch gleich wieder zum Video übernehmen. Ne? Wenn du auch dann sagst, ja, wir packen erstmal so Sandbox praktisch, dass wir den Computer praktisch in der virtuellen Trompete laufen lassen und wir können die Kontrolle über dieses Thema nehmen. Dann hat man gesagt, keine Ahnung, dass wir eben die Anführer von ihnen sind, also das System von dir. Also man kann da vielfältige Sachen machen, um das zu werden. Ne? Trotzdem, wenn es geht, mache ich das immer gerne, ohne dass man jemand stirbt. Also jetzt, normalerweise versuche ich immer einen Weg zu finden, in den Zwanzig zu kommen. Das ist eigentlich. Hallo? Ja, das ist schwierig. Man kann nicht alles verfolgen, wie ich vorgehe. Es gibt da einfach auch. Das ist das gar nicht. Das Problem ist dann, das ist natürlich schon so eine Feuerstrategie, die das auch macht, aber da musst du halt auch aufpassen, dass nicht bestimmte philosophische Möglichkeiten haben, das mal ein bisschen wie so ein ausbreitendes Feld, wenn man halt gestellt ist, drauf, kann man auch ein Volk auf angreifen, ohne dass ich daraus tun kann. Da muss man halt sehen, dass man die Riegel vor das macht, hat, dass die sich selber auch schon hin. Und du kannst einfach die Passwörter der Flügelsystem geben, ja. Ich werde das nicht so viel, ich kann das nicht jetzt nicht erstellen, weil das ist immer eben so. Das ist einfach, was ich hier Passwörter hier umlaufen, die mal eben so übermitteln, dass du was Sinnvolles machen kannst. Und dann auch Schlafgefäß drin bist. Und normalerweise guckt man nach ein paar moralischen Systemen, wie zu was ich sehe, und dann darf ich Passwörter halt dran machen, dann ist selber oder so. Ich kann einfach aufsehen, ja. Also loslesen. Ja. Das ist gar nicht einfach, die Passwörter so zu machen, ja, dass ich sie nicht kriegen kann, ne? Das kann kein sein, dass die Hardware nicht sicher ist, aber ne, es ist, die vielfältige Möglichkeit, an Passwörter ranzukommen, ohne dass das dann da in die Computersystem einlegen muss. Das fällt ja mal zu auf. Das sind dann, was sie verwenden. Ja, das heißt, ich finde, die haben so Sachen wie wir und haben auch in sich gelernt. Das ist ganz wegen deren Bewusstsein. Und nicht, was eben dauert. Und wenn die da nicht gerade irgendwelche speziellen Scanner-Fähigkeiten haben, das ist eine Möglichkeit. Ich denke, die haben das irgendwo notiert oder irgendwo extra einen Datensprecher eingerichtet. Das ist sozusagen was nicht aktiv verwachtet. Da kannst du ja einfach auslösen. Kein Problem. Je nachdem, wie gut die Sachen sicher ist. Wieso? Ja, das sind ja Alliierte, mit denen habe ich schon länger zusammen. Und diese Kram kann nicht auf die Kleintiere. Der Kram was aber, also die Leute haben ziemlich am Anfang den Asker erstmal einen Bauplan zur Rechnung gegeben, wie sie 20 Jahre brauchen. Das ist einfach, das hat man schnell dagegen, wenn man 20 Jahre. Die Mann haben die Abgabe als Vorrechte praktisch zu einer gegeben, für einen Rechner, den sie immer von 20 Jahren bauen können, egal was sie tun. Und der andere war dann auch gesagt, klar, dass wenn die Abgabe irgendwo eine Sache aufgeschlagen hat, genau stand, was ich tatsächlich machen muss, weil der Zeitpunkt an dem auch aufgefragt hat. Das war wirklich für den Namen beigefahren dann. Das ist so ein Buch und da steht irgendwo auch, was sie da genau, dann sehe ich die Uhrzeit und das war wirklich das Zugriff, um die Kinder zu gehen, weiter zu machen. Das ist schon die Zeit, die man finden, was wir da weiter überlegen. So, so ein durchschnittlicher Norm hat einen IQ nach Menschenrechtskarte von 1162. So ein relativ normaler IQ bei dir. Ja, je nachdem, wie man rechnet, aber so in dem Dreh. Und trotzdem finde ich immer doch, was ich sage. Also, das ist so, was für das? Also, 900 Faktor oder was das? Die Idee, wenn man Foto sie ergänzen, weil die man müssen sie so beobachten, ne? Die mögen hat man nicht oder also die mögen nicht sich markieren und ihre Kultur ist tatsächlich schon entwickelt worden, aber es ist entwickelt, dass man einfach so wie ich denke, dass man da ein Problem löst und wahrgenommen oder so. Das ist nicht so so. Nein, das ist normal. Normalerweise auch nicht den ganzen Tag. Und das hat selbst gar nicht so sehr lange. Nein, das ist schon, das ist halt immer ein bisschen so ein Künstler, aber was machst du denn da? Ich finde, das ist total, wie die VT noch kommt, die Eis. Ja, und das heißt, dass du da so ein Teil zu sehr vorbereitet. Weiß ich nicht. Was haben wir da eigentlich schon da gesehen? Das ist okay, 1209, keine Werte. Das ist dann so, nein, das ist schon ein hochwertiges Problem. Die sind toll, ja. Jetzt nicht mehr ganz, das finde ich sogar nicht so total. Halt doof, ich stelle das halt immer auf den Anschluss. Ich versuche, die meinen aber halt, dass das Ding wäre notwendig gewesen, das zu kaufen und so zu machen. Ich habe auch vorgesetzt. Entschuldigung, mit ihrem Status auch nicht. Zum Teil ist es halt wieder Bauerei. Ich habe auch nichts zu machen. Ja, wie gesagt, also einige Stellen, das gibt, also das Problem ist dann, dass ich das nicht so geheim machen muss. Das heißt also, die Daten, die relativ große Fabrik zur Verfügung gestellt bekommen, also denke ich eigentlich, dass es relativ normale Radiodaten ist, aber das ist praktisch wenn diese Daten halt, das ist das, was die Gruppen normalerweise zu dieser Vertrag zeichnen würden. Nur dass das nach praktisch Daten, das ist, mal ausgerechnet wurde, wenn sie ja praktisch hier an das Gruppbedarf weiter erfüllen können, ohne dass das auffällt für normale Leute, die da auf Ort sind. Das sieht einfach so aus, als ob die Restgruppe normal arbeiten. Die haben auch die normalen Datensätze, die wir immer da haben. Bloß, dass das irgendwo von dir gespeichert ist und im Grunde, wenn du deine Daten auslesen, von dem, was man eigentlich so erwarten würde, was wir auftreten. Ja. Also, der praktisch, aha. Okay. Und wie gesagt, machst du sowas? Sieht ja massig nach. Wo sind wir jetzt, Ja, nicht so gewinnt. Das ist aber eine schwierige Frage. Wir sind praktisch in dem Inneren von Texas nachgekommen. Also auf dem, ja, dem Zentrum am nächsten. Ich denke mal so ein bisschen wie das Falsch, wenn die Galaxie aussieht. Da hatten wir gerade zwischen nach hier, also einer dieser drei sind jetzt zurückgegeben. Aber zu gefährlich heraus. Wir müssen die Galaxie ein bisschen warten. Ja, ich lerne. Ich werde immer keine Physik haben, weil wir sind in so einer Art Sonderraum, also irgendwie ein Raum, der so physikalisch nicht wirklich fassbar geworden ist. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das erklären will. Aber das Ding ist wirklich, ja. Denn wenn man sich diese eine Einheit, diese drei Einheit, die dann nachher die ist eigentlich fertig. Dazu ist die Vernetzung ist noch nicht durchoptimiert, also das Ding ist im Prinzip betriebsbereit. Ich versuche das jetzt auszuweiten, weil ich eben auch das gesamte System, also dass diese 3-4-Jahres-Strukturen, 3-4-Jahres-Strukturen überladen sind, die super geil sind, wenn wir mal dann, und die wissen so, ja. Und dann wird das vernetzt, das heißt, wir machen eine zentrale Verwaltungsstation, die praktisch im Gott nochmal da ist, wo sie hier das verwalten. Und dann haben wir noch eine, so eine Überstation noch im Gebiet, wo wir zusammen mit dem Internet-Dachverfahren anbieten. Okay. Und jetzt ist es auch kurz ein bisschen Musik. Ich habe eine Gedanken von mir.